from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge Nummer 117. Nur 7 Tage nach der letzten Folge, man glaubt es kaum. Ja, ich klopfte gerade auf die Schulter. Wieso nur mir? Das können wir uns beiden auf die Schultern klopfen. Okay. Fühl dich Schulter geklopft. Ja, Playoffs halt. Schulterklopfen gab es auch auf Seiten von einigen der gestrigen Spieler, die auf dem Parkett standen. Es gab allerdings nicht nur Schulterklopfen, sondern sicherlich auch ein bisschen Kopfschütteln. Und darauf kommen wir eben zu sprechen. Es gibt 2 Game Sevens, morgen geht eine neue Serie los und 2 Serien wurden entschieden. Also jede Menge Stoff für einen geilen Podcast. Und ich glaube, ja, Stoff bräuchtest du auch, weil du bist auf 180. Sollen wir direkt loslegen mit dem Grund, wieso du so emotional bist? Ja, können wir gerne machen. Ich habe dir ja heute Morgen geschrieben, als ich aufgestanden bin, war es noch recht früh, habe das vierte Viertel, nicht ganz das vierte Viertel, sagen wir die letzten 5 Minuten von OKC gegen Utah geguckt und bin dann aber nochmal eingeschlafen und dann aufgewacht und dann war ich stinksauer über das, was ich da gesehen habe, weil, also die Leute, die jetzt, wir werden den Podcast jetzt heute am Samstag so gegen Nachmittag hochladen, die von euch, die vorhatten, das heute Abend noch zu gucken, bitte jetzt spulen. Alle anderen, die das Ergebnis schon kennen, denen kann es ja egal sein. Das, was da am Ende passiert ist vom Spiel, finde ich, ist sinnbildlich für die ganze Saison der Oklahoma City Thunder. Und warum bin ich so, also über welche Szene spreche ich da? Es war der letzte Ball quasi. Utah war, ich glaube, 4 Punkte zu dem Zeitpunkt vorne. Der letzte Einwurf sozusagen von Paul George, nee, gar nicht wahr, Utah war 3 Punkte vorne. So, Paul George hätte ausgleichen können, Ball wird von Melo zu Paul George eingeworfen und der versucht nur wirklich mit dem billigsten und wirklich dümmsten Bauerntrick der Welt einen Foul bei einem Dreier zu schinden. Das kann man so machen. Im spielentscheidenden Spiel. Im spielentscheidenden Spiel, genau. Das kann man so machen, aber es war das Close-Out-Game und für mich war das wirklich sinnbildlich dafür, weil ich mir dachte, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Steven Adams, Paul George, alle zusammen auf dem Platz. Und das Beste, was euch einfällt als Spielzug, ist den Ball hinter die Dreierlinie einzuwerfen, zur Seite zu springen, in den Gegenspieler rein und versuchen, einen Foul zu schinden. Das war das Erbärmlichste, was ich in dieser Saison je gesehen habe in der NBA. Muss ich wirklich sagen. Vielleicht, ich glaube, der Rant ist noch nicht zu Ende. Ich habe da so ein dunkles Gefühl, wenn wir nachher auf den Boxscore schauen und generell uns das Spiel anschauen. Kleiner Disclaimer, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich durfte heute an einem Samstag arbeiten. Aber was ich wohl getan habe, ich habe mir eben auf der Bahnfahrt zurück mal einen SB Nation Artikel durchgelesen und der ist getitelt The Thunder Season is over because they missed 6 different shots on their last possession. Von Tim Cato. Und es ist tatsächlich ein Play-by-Play, wo er die unterschiedlichen 6 Shots analysiert. Denn man muss sich das mal reinziehen. Sie hatten tatsächlich 4 Offensiv-Rebounds und einen Team-Rebound. Jeder von euch, der also sagt, ja, geht im Prinzip hier nur um den Schuss oder das vermeintliche Foul an Paul George, liegt tatsächlich falsch, weil es liegt daran, wie sie vorher sich gegeben haben. Das waren alles wilde Dreier. Paul George hat davon 2 genommen von den 6. Westbrook hat einmal versucht zum Korb zu ziehen und Westbrook hat auch 2 Dreier verschossen. Und davon war einer im Prinzip nur ein hochprozentiger Wurf. Und das ist auch symptomatisch für die gesamte Franchise. Im Prinzip seit Russell Westbrook Superstar ist in der Liga und den jeweiligen Trainern, die es nicht geschafft haben, dort ein vernünftiges Halbfeldspiel aufzuziehen, was eigentlich jeder, wenn er 6 Chancen hätte, zumindest 2 oder 3 Mal hätte machen sollen. Ich reg mich so auf, dass ich gerade aufstehen musste. Ich laufe jetzt mit dem Laptop durch die Wohnung. Also das sowieso, wenn es, sagen wir mal, einen Rückstand von 4 bis 5 Punkten gibt, dass das mittlerweile eine Krankheit in der ganzen NBA ist, dann nur noch versuchen, von der Dreierlinie zu ballern, zu ballern, zu ballern, bis es keinen Morgen mehr gibt. Ich habe mir, als ich das gesehen habe heute Morgen, mal die Boxscores der anderen Teams angeguckt aus den letzten, sag ich mal, 5, 6 Playoff-Spielen. Boston hat das zum Beispiel genauso gemacht. Rosie hat ja einen Backstein nach dem anderen geworfen die ganze Zeit, um diesen Vorsprung aufzuholen. Die schießen 28%, 22%, 27%. Das heißt, dieser rechnerische Vorteil, über den wir mal gesprochen haben, einfach mehr Dreier zu schießen, wenn du die nicht triffst, dann ist der halt auch hinüber. Und Teams, die es anders machen, wie zum Beispiel Indiana, da kommen wir dann gleich zu, da sieht es dann ein bisschen anders aus. Wie auch immer, was ich sagen wollte, ein Boxscore, in dem Russell Westbrook 43 Schüsse nimmt, bei okayen 42% aus dem Feld und Paul George 2 von 16 schießt, in einem Closeout-Game, ist für mich absolut unbegreiflich. Beide haben das Selbstverständnis, ein Top-10-Spieler in der NBA zu sein, und schaffen es nicht, zusammen in einem Team, und da will ich auch überhaupt nicht hören, dass Melo, klar, Melo ist dann, das wissen wir alle, oder sehen wir alle, aber da will ich auch nicht hören, dass die Schuld in keinster Weise bei in irgendeiner Weise bei Carmelo Anthony liegt. Zwei Top-10-Spieler, wovon der eine amtierender MVP ist und der nächste in diesem Sommer einen 500-Millionen- so ungefähr Vertrag unterschreiben will, schaffen es nicht, ein Team zu besiegen, das von einem Rookie angeführt wird, ja, der den beiden auch noch 38 Punkte ins Gesicht haut und die ihren auf der 1 und 2 besten Verteidiger, nämlich Ricky Rubio, in dem Spiel überhaupt nicht dabei hatten. Das ist so unglaublich peinlich, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich darf vielleicht da eine positive Nuance mit reinnehmen, und das hast du gerade erwähnt, das bezieht sich, wie du man wahrscheinlich schon überlegen kann, nicht auf die Thunder, sondern eher auf den Spieler, den du eben genannt hast, nämlich Donovan Mitchell. Ricky Rubio ist in diesem Spiel ziemlich früh ausgefallen, und wir wissen ja, dass Ricky Rubio schon der klassische Point Guard ist und Donovan Mitchell eher, ja, man hätte ihn früher Combo Guard genannt. Es ist im Prinzip jemand, der einfach nur grünes Licht hat zu kreieren, insbesondere in den Playoffs. Wir sprechen gleich nochmal, glaube ich, generell über seine Performance durch die Serie. Ja. Es lohnt sich, da mal zurückzuschauen, weil er einfach wahnsinnig konstant war. Sogar, wenn wir jetzt mal das Attribut Rookie rausnehmen, ist es fast unmöglich, so konstant zu sein, als jemand, der gerade erst auf die Bildfläche erschienen ist. Also sei es vielleicht auch ein Spieler, der wie Victor Oladipo jetzt, sag ich mal, zum Statum hochkommt. Sogar Oladipo hatte halt das ein oder andere weniger gute Spiel jetzt in der Serie gegen die Cavs. Donovan Mitchell hat durch die Bank weggerockt und hat gestern, ich habe es gerade nachgeguckt, seit 87 das beste Spiel eines Rookies, was Punktzahl betrifft, ever hingelegt. Vor Derrick Rose, der 36 aufgelegt hat in dieser geilen Serie gegen Boston 2009, und Michael Jordan, der als Rookie 35 aufgelegt hat gegen Milwaukee 85. Das ist wirklich ein Nugget, was man innerhalb von ein paar Minuten suchen muss, aber wenn man sich dann anschaut, ist es wirklich Wahnsinn. Ist unglaublich krass. Für mich ist Donovan Mitchell auch, wir haben ja unsere Season Awards gar nicht gemacht in diesem Jahr. Für mich ist er Rookie of the Year. Ich glaube, dass Ben Simmons der bessere Spieler irgendwann mal wird, aber ich finde halt einfach das Jahr, was Mitchell hinter sich hat, ist einfach das Krassere. Aber was sagt das? Also ich gebe dir mit allem recht, was du gerade über Donovan Mitchell gesagt hast. Aber was sagt das über Paul George und Russell Westbrook aus, wenn Donovan Mitchell der beste Spieler der Serie ist? Ja. Das heißt für mich, der amtierende MVP, der wertvollste Spieler, in jeder zweiten oder dritten Possession, die ich von Russell Westbrook sehe, schadet er dem Team mehr, als dass er dem Team hilft. Ja, ich meine, Mitchell hat tatsächlich, obwohl es ja erwartbar war, 46, 36, 92 aufgelegt, 28,5 Punkte, 7 Rebounds in der Serie. In 6 Spielen. Unfassbar. Und dann gegen Russell Westbrook, ja, der natürlich wahnsinniger Defensivallergiker ist. Er hat ihn meist ja auch nicht decken müssen, aber wenn man sogar Äpfel mit Birnen vergleicht und nur den Offensiv-Output vergleicht, ist das da auch keine Frage, wer der beste Spieler in der Serie war. Was für mich noch dazu kommt, wenn jemand wie Paul George in einem Closeout-Spiel 2 von 16 schießt, und du musst auch die Körpersprache, wie er sich gegeben hat auf dem Platz, dieses Lustlose. Wenn jemand offensichtlich mit dem Kopf schon nicht mehr bei dem Team ist, wenn man 3-2 zurückliegt und, sage ich mal, diesen kurzen Stint, so sah es jedenfalls aus, in Oklahoma City abgeschlossen hat, dann ist das auch irgendwie, finde ich, charakterlich echt eine schwierige Angelegenheit. So, du willst im Sommer für 200 Millionen in L.A. unterschreiben, aber das muss, aber, weißt du, das ist nicht professionell. Vielleicht 2 von 16, kein Dreier, 6 Turnover, das ist tatsächlich so ein Spiel, was auch sich ein bisschen angekündigt hat. Wir haben darüber in den letzten Wochen mal gesprochen oder zumindest beim letzten Podcast. Habe ich gesagt, dass ich finde, dass es ziemlich klar ist, dass er wirklich nur Second Banana ist. Er ist wahrscheinlich die beste Second Banana, um jetzt Bill Simmons zu zitieren. Also der zweitbeste, der Co-Star, der vermeintliche, nicht der Franchise-Spieler, den es in der Liga gibt. Jetzt könnte man das natürlich auch nochmal hinterfragen nach dem gestrigen Spiel, aber ich würde sagen, er gehört generell dazu. Aber ihm dann eben 3 Schüsse in den letzten Minute zu geben, hat sich halt jetzt ja als schlecht erübrigt. Und das wirft natürlich sehr viel Schatten auf seinen, du sagst es, kurzen Stint, der es ja wahrscheinlich sein wird, sein Jahr in OKC. Dass man da halt nicht mal ein Pick and Roll zumindest laufen kann mit Steven Adams, der in dem Spiel anscheinend gemacht hat, was er wollte, mit 19 und 16, das wäre ja sogar das Simpelste, was du laufen könntest zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das würde ja noch nicht mal den Coach der Thunder überfordern, wobei auch da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja. Das ist ein ziemliches Armutszeugnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gut, dass du das sagst. Das ist nämlich der nächste auf meiner Shitlist. Billy Donovan ist für mich der schlechteste Coach in der NBA. Punkt. Wer es nicht schafft, aus diesem Talent, was er da auf dem Platz zu stehen hat, ein simples Play, einen freien Schuss zu kreieren, einen freien Schuss, mit dem Talent, Phil, einen freien Schuss zu kreieren, in den letzten, du hast diese ganzen Bricks angesprochen, die letzten 6 Wurfversuche, die sie hatten, wer es nicht schafft, daraus ein ordentliches Play generieren zu können am Taktikboard, der hat für mich als Coach in der NBA nichts zu suchen. Nichts. Ja, und der hat das Team halt offiziell auch nicht unter Kontrolle, also da kann man natürlich sagen, okay, Westbrook hört eh nicht zu, das ist sozusagen der 8th Grader 2.0, der im Timeout im Prinzip nur guckt, wer so in der ersten Reihe sitzt an Fans oder an Frauen, und der dann im Prinzip trotzdem Isoball spielt und macht, was er möchte. Aber das ist für mich trotzdem eine Sache, die ganz klar in der Offseason adressiert werden müsste, und offensichtlich macht es ja eh keinen Unterschied, wer der Coach ist. Dann könnte man ihn ja theoretisch auch feuern. Und ich sag mal, Carmelo, wenn wir jetzt kurz mal auf die, also gleiches auf Schluss, liebe Zuhörer mit OKC, denkt euch wahrscheinlich auch, komm, die sind ausgeschieden, lass uns lieber über spannende Teams reden. Aber wenn wir ganz kurz mal auf die Offseason dann gucken wollen, Carmelo sitzt sich einfach den Arsch platt, ne? Das würde ich an seiner Stelle genauso machen. Der hat noch 28 Millionen Dollar auf der Uhr, da gibt's überhaupt keinen Grund, dass er aus seinem Vertrag raus aufhörte. Das heißt, da wird sich auch nicht großartig was ändern und schon gar nicht, wenn der Coach auch der gleiche bleibt, ne? Mhm. Aber gut, ich habe mich auf jeden Fall ziemlich darüber aufgeregt und muss wirklich sagen, das ist ja eins der Teams, was vielleicht nicht so sexy ist und nicht so oft besprochen wird. Ich freue mich wirklich richtig, dass die Utah Jazz weitergekommen sind, weil die anscheinend im Gegensatz zu dieser Söldnertruppe aus OKC wirklich Bock haben. Das sieht man, die haben Bock, mir macht Donovan Mitchell Spaß, mir macht sogar streckenweise Ricky Rubio Spaß. Joe Ingles, Gobert, Derek Favors hat so einen kleinen zweiten Frühling bekommen. Nicht jetzt so großartig, was die Stats angeht, aber wie er sich einbringt und so weiter. Hat auch einen wichtigen Schuss genommen, relativ kurz vor Schluss. Das macht einfach Bock, den zuzusehen. Und da auf der anderen Seite hast du nämlich auch einen Coach, der aus einer weitaus weniger talentierten Mannschaft eine echte Truppe geformt hat. Und das finde ich cool. Kommen wir doch mal zu einem Team, was ja gar nicht zur Frage steht, eine gute Truppe zu sein, während das andere Team, das jetzt in die nächste Runde gezogen ist, das wahrscheinlich bewiesen hat, dass sie sind. Ich spreche über ja eine Serie, über die wir schon lange in einem vergangenen Podcast gesprochen haben. Vielleicht halten wir es jetzt in der Tat ein bisschen kürzer. Die Toronto Raptors und die Washington Wizards, auf der einen Seite ein Team, wo bei 10 eingesetzten Spielern nur einer unter 4 Punkte hatte, alle anderen sehr gebalanced. Man ist das gewöhnt, die Toronto Raptors haben mit ihrem Benchmob gezeigt, dass sie in der Tat super tief sind, und ein depleted Washington Wizards Team, das auf Otto Porter verzichten musste und im Prinzip dann nur 2 Spieler auf dem Parkett hatte, Marcin Gortat war ein No-Show. und dann hat es nicht gereicht. Ist das tatsächlich so einfach, das runterzubrechen, oder meinst du, ist es ein bisschen komplexer? Ich glaube eigentlich schon, dass das so, was heißt einfach? Ich glaube, so einfach ist das gar nicht, aber wenn du ein Team hast wie Washington, das ohnehin nicht so tief ist, und dann neben den beiden Stars geht quasi dein bester Rollenspieler verloren, auch bei einem Heimspiel, wo Rollenspieler ja meist glänzen oder eher glänzen als auswärts in Otto Porter, und auch was die Wing-Verteidigung angeht, jetzt wenn wir uns dann DeRozan angucken oder Kyle Lowry, dann ist das schon schwerwiegend. Allerdings hätte ich dann doch am Ende, naja, du hast das im letzten Podcast quasi eingefordert, dann ein bisschen mehr Gegenwehr von John Wall erwartet. Ich meine, Bradley Beal und John Wall haben beide relativ ordentlich gespielt, jetzt nicht so die überragenden Wurfquoten, wie ich hier gerade im Boxscore sehe, aber dann doch, was das Scoring angeht und so, eigentlich ganz ordentlich. Aber irgendwie, weißt du, so der letzte Punch, das letzte Aufbäumen, ich muss jetzt sagen, ich habe auch nur die Highlights gesehen, vielleicht vertue ich mich da auch, aber hätte ich schon, ich meine, beide haben 40 Minuten gespielt, weißt du, da muss irgendwie so ein bisschen mehr kommen. Es ist witzig, dass du übrigens Otto Porter ihr nicht zu Unrecht einen Rollenspieler nennst und dass es ein Spieler ist, der in der heutigen NBA einen 100 Millionen Plus Vertrag bekommen hat. Aber ist es nicht so? Welcome in NBA 2K18. Das ist in der Tat so, und ich glaube, ja, man kann durchaus auch sagen, dass John Wall vielleicht dann wieder mal ein bisschen John Wall hat raushängen lassen. Er wurde gefragt nach dem Spiel, ja, wie sieht es dann aus hier? Otto Porter, hat euch das gefehlt? Und er meinte, ja, er wird schon was gehabt haben. Und im letzten Spiel hat man schon so gesehen, da hat er nicht so geslasht und eher in der Ecke gestanden. Aber er ist ja ein Fighter und er würde sonst hier sein. Das kann man natürlich auch wieder in zwei Richtungen interpretieren, dass er sehr unzufrieden ist und ist ja durchaus jemand, der chronisch sich unterrepräsentiert und undervalued gefühlt hat, teilweise zu Recht. Ob das jetzt noch so ist, würde ich tatsächlich auch mal in den Raum stellen. Martin Gortat hat man gesehen, dass er enorm im Prinzip abhängig ist von John Wall und wie aggressiv er ist und ob er in die Zone zieht, absolute No-Show. Ich habe noch einen Nugget für dich, Kelly Oubre, kann man da vielleicht auch erwähnen, ja durchaus auch ein First-Rounder, den man antizipiert hat, dass er vielleicht die Lücke füllen kann in einem Spiel, wenn man jetzt nur auf eine kleine Sample-Size guckt. Er ist ja durchaus, ja, man muss ja wirklich sagen, er ist ja durchaus ein ziemlicher Idiot. Denn was er da teilweise von sich gibt, macht immer sehr den Tough Guy. Das ist schon, ja, mittlerweile eigentlich nicht mehr amüsierend, sondern eher einfach ziemlich nervig. Der hat tatsächlich einen Knaller sondergleichen nach dem Spiel gebracht. Ja, man kennt ja diese ganzen Stories, dass die sich komplett in Schwarz mehrfach gegen Boston dann eben angezogen haben, wie ein Funeral, und macht wirklich einen auf hart. Und jetzt hat er tatsächlich nach dem Spiel gesagt, ich zitiere das mal: "If you want to go to war, I'm the wrong person to go to war against, because if I die, I'm gonna come back to life and kill you." Das sagt übrigens selber Kelly Oubre, der in 26 Minuten 1 von 7 aus dem Feld war, ja, mit 14%. Und dann wird er danach gefragt, nachdem er gesagt hat, er steht wieder auf, wie gut denn die Wizards sein können. Und dann hat er gesagt, ja, weiß ich nicht, ich bin ja nicht Gott. Also sehr contradictive, erst zu sagen, er kann von den Toten auferstehen. Ja, genug darüber geredet. Ich glaube, nächstes Jahr wird es identisch ablaufen. Das sind die Washington Wizards, es wird nie anders sein. Ja, kleine Note an Kelly Oubre. Ja, die Raptors haben dich getötet und aufstehen kannst du dann in der nächsten Saison. Dann deine Saison ist vorbei, mein Freund. Ja. Kommen wir zu schwarzen Anzügen und kommen wir zu Funeral Games und so. Das haben nämlich auch die Cleveland Cavaliers aufgerufen in der letzten Nacht und sind alle mit schwarzen Anzügen. Die, das vielleicht mal als kurze Randnotiz, wir haben schon oft darüber gesprochen, wer denn die best-dressed Leute in der NBA sind. Ich erinnere mich an unseren Rave über Derek Fischers Anzüge und den Bart, als er noch erfolgloser Coach bei den Knicks war. Nichtsdestotrotz, die Anzüge von den Cleveland Cavaliers sahen alle aus wie von H&M. Muss ich ganz ehrlich sagen, schlecht sitzend, Katastrophe. José Calderón im Anzug ist auch eine Menschenrechtsverletzung. Mann. Ja, aber Steve Bosman. Was dabei rausgekommen ist, ist eine schallende 34-Punkte-Klatsche, die sie sich in Indiana in einem Closeout-Game eingefangen haben. Reden wir noch ganz kurz vielleicht darüber, wie es dazu gekommen ist. Ihr werdet das alles schon noch und nöcher auf allen Basketballkanälen gesehen haben, aber der Grund, warum es 3-3 stand, ist der Game-Winner, der ohne Scheiß richtig, richtig geil war. Du weißt, ich bin nicht der größte LeBron-Fan, aber man muss ihm einfach sagen, so ein Spiel macht oder hat in den letzten 10 Jahren, wie er da hingelegt hat, schon das zweite Mal in dieser Serie, macht ihm einfach keiner nach. Das ist so. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass vorher, meine lieben Freunde, waren 1A Goaltending. In der Possession vorher. Ja, gegen Oladipo, dann glaube ich, war es so. Und dann ist das ein anderer Wurf. Dann ist das ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf halten. Also das ist jetzt nicht dasselbe, wie dass es absolut klar war in der Geschwindigkeit. Wir sehen das dann immer schön irgendwie 3 bis 4 Mal von der Geschwindigkeit. Da stehen 3 Schiedsrichter und ein Videobeweis. Die können einfach sagen, scheiße, habe ich nicht gesehen, ich mache den Videobeweis an. D'accord, aber wir brauchen jetzt keine Verschwörungstheorien aus der Wand oder aus dem Ordnung holen. Das sage ich auch nicht. Wo dann Leute dann sagen, ja, hier die Cavs und so. Ich wäre ohnehin sehr vorsichtig, ob sie dieses Spiel 7 überhaupt für sich entscheiden können. Der Heimvorteil kommt da natürlich mit dazu. Aber das Team sieht doch arg, wie soll ich sagen, aus wie ein Huhn ohne Kopf. Die laufen sehr diffus durch die Gegend und im Prinzip läuft man da nur über die Energie von LeBron, über ISO und Kreation eben was zu machen. Und das ist für mich sehr dünnes Eis. Vielleicht reicht's für die erste Runde. Ich tue mich da ein bisschen schwer, jetzt einen Tipp abzugeben, aber danach sehe ich auf jeden Fall ziemlich schwarz, muss ich sagen. Also das war auch von mir gar nicht als Verschwörungstheorie gemeint. Ich meine nur, dass dieser Wurf, den LeBron zum Buzzer in Spiel 5 quasi released hat, dass der anders ausgesehen hätte, wenn das ein Goaltending-Call gewesen wäre. Denn dann liegen sie mit 2 zurück. So konnte er den Wurf relativ frei nehmen und sagen, gut, wenn ich den nicht treffe, dann ist halt Overtime. Wenn das Goaltending gepfiffen worden wäre, dann wären sie halt raus gewesen. Nichtsdestotrotz, bei den Cleveland Cavaliers haben genau 2 Spieler in dieser Serie Double Figures im Scoring. Das ist LeBron mit fast 40. Und das ist Kevin Love mit 11. Und das ist wirklich, also ich habe gerade die Worte peinlich und erbärmlich schon bei OKC inflationär genutzt, aber das ist nun wirklich auch echt miserabel. Ja, Kevin Love hat nicht nur Schwierigkeiten, wie wir letztes Mal erwähnt haben, mit der Deckung und der Variabilität der Spieler, Thad Young natürlich vor allen Dingen, teilweise aber auch Turner. Sondern er hat vor allen Dingen eine Kapsel, glaube ich, in seinem Daumen gerissen. Und das wird ihn sehr behindern. Ich denke, das sieht man auch nicht nur im Boxscore, sondern wenn man sich das Spiel auch anschaut, dass er eben sehr behäbig und dezent umgeht, was seine Low-Post-Aktivitäten vor allen Dingen betrifft und auch das Shooting selber, der Wurfrhythmus. Und dann, wenn du das natürlich mit rausnimmst, dann ist da kaum mehr was da. Und ich weiß nicht, man darf es nie auszählen oder man darf LeBron sicherlich nie auszählen. Das hat einem sicherlich die Finals gegen die Warriors gezeigt, wo er im Prinzip allein gespielt hat und Matthew Dellavedova der zweitbeste Mann war. Soweit sind wir noch nicht. Und insofern könnte ich mir sogar vorstellen, dass da nochmal ein 50, 45 Punkte Spiel regnet und das ältere Team, um es mal so nett zu sagen, sich dann durchsetzt. Aber rund sah das schon sehr aus, was die Indiana Pacers da gemacht haben zu Hause. Das war es schon sehr schön anzusehen. Ja, ich glaube allerdings, ich gehe einfach mal mit Indiana. Und zwar aus 2 Gründen. Einmal, dass das Team in der Breite doch recht gut aufgestellt ist. Also ich traue den Würfen von Bogdanovic und Turner und Sabonis zum Beispiel mehr. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Es wird eben nicht, obwohl sie sehr gut von der Dreierlinie geschossen haben, sind sie unheimlich viel zum Korb gezogen, unheimlich viel im Lowpost gemacht. Also haben die Cavs wirklich da verletzt, wo es ihnen am meisten wehtut, nämlich, wie du gerade angesprochen hast, die Defense von Kevin Love. Tristan Thompson ist quasi nur noch ein großes Hütchen, was da in der Zone steht, da überhaupt gar keine Gegenwehr. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht und dass sie sich gegen LeBron in einem Closeout-Game so gewehrt haben, finde ich auch gleichbedeutend beeindruckend sozusagen. Aber das was mich am meisten positiv stimmt für die Indiana Pacers, ist Victor Oladipo. Der hat so überhaupt gar keine Angst. Also nicht mal vor den Chase-Down-Blocks von LeBron, wo die ganze NBA vor Angst hat, aber auch überhaupt dieses ständige immer wieder anrennen, auch gegen LeBron. Er hat jetzt in diesem Spiel quasi einen so einen In-Your-Face-Dunk gegen LeBron. Der hat wirklich mit überhaupt gar nichts einen Vertrag. Und er hat schon schlechte Spiele gehabt in dieser Serie, aber kommt dann immer wieder zurück und lässt den Kopf nicht hängen. Und ich glaube, er hat jetzt sogar ein Triple-Double gehabt im letzten Spiel. Also die Entwicklung und dieser Ehrgeiz und Wille von Oladipo plus die Tiefe, sage ich mal, der Indiana Pacers lässt mich dann eher in Spiel 7 für Indiana tendieren. Wohl wissend, dass man natürlich eigentlich nie gegen LeBron wetten sollte, aber es sieht echt verdammt scheiße aus, dass die Cavs da spielen. Sag mir doch mal das Wichtigste, was du denkst, was Indiana machen muss, um das Spiel zu gewinnen. Und ich sag dir kurz, was das ist im Zweifel ein bisschen leichter, was die Cavaliers machen müssen, um zu gewinnen. Ich muss sagen, Tyronn Lue muss ein bisschen sich seine Lineups anschauen. Ich wäre der Meinung, dass Jeff Green gar nicht mehr gespielt wird. Ich wäre auch vorsichtig mit Jordan Clarksons Minutes. Mhm. Jordan Clarkson und Rodney Hood sind sehr ähnlich und wenigstens Hood hat ein bisschen besser getroffen in der Serie. Bei dem Spiel, wo es darauf ankommt, würde ich dann also die Rotation nochmal ein bisschen enger nehmen. Kai Korver ist, wie du letztes Mal erwähnt hast, vielleicht sogar der beständigste Spieler. Natürlich sehr eindimensional, aber dennoch würde ich nur Lineups mit 4 Shootern nehmen und dann ganz klein spielen. Oder eben Larry Nance mit dazu nehmen und dann übers Pick and Roll kommen. Ich würde die anderen Spieler ehrlich gesagt fast gar nicht beachten im nächsten Spiel, um wirklich die Effizienz zu maximieren. Da habe ich auch kein Problem, anders als jetzt bei dem Closeout-Game von OKC, wo natürlich das Talent noch mal ein bisschen anders distributiert ist, dass dann LeBron irgendwie eine Usage Rate von 50 hat. Ja. Ich würde anstelle der Indiana Pacers überhaupt gar nichts ändern. Null. Die Spiele, die sie verloren haben, haben sie so knapp verloren, dass es immer auf eine Possession ankam. Plus, es war immer ein absolutes Hero-Spiel von LeBron nötig, damit sie überhaupt ein Spiel gegen Cleveland verlieren. Zweitens würde ich LeBron nicht doppeln, weil ich nämlich genau das vermeiden möchte, dass irgendwann die Rollenspieler heiß laufen und ihren Schuss finden. LeBron kann meinetwegen wieder 45 Punkte machen, 46 Punkte machen, hat er schon zweimal gemacht in dieser Serie und trotz dessen waren es immer sauknappe Spiele. Dreimal hat Indiana einen 15-Punkte-Rückstand auf die Cavs aufgeholt, deswegen würde ich da überhaupt nichts dran erinnern. Und weil ich nämlich glaube, dass genau das passieren wird, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, echt die einzige Chance, dass die Cavs klein spielen und versuchen, Indiana aus der Halle zu schießen, würde ich absolut groß spielen. Ich würde über Sabonis und Miles Turner, würde ich Thompson und Love misshandeln, wie es besser nicht geht, unterm Korb, jeden Offensiv-Rebound versuchen zu pflücken und dann Oladipo 64 Mal in die Zone zielen lassen. Das wäre mein... Gerade wenn das Spiel langsam ist, denke ich, ist das ein Vorteil, der noch sollte, wenn mitgegangen wird für kleine Lineups, Indiana versuchen, möglichst aufs Tempo zu drücken mit Oladipo. Und dann eben den Shootern drumherum kann man, glaube ich, sehr gut in der Early Offense leichte Punkte bekommen. Da tun sich die Cavs wesentlich schwieriger. Insofern hat man da sicherlich einen Vorteil. Mhm. Spannend, wie es ausgeht. Mal sehen. Ja. Spiel 7 zwischen Milwaukee und Boston ist heute, glaube ich. Ja, heute. Heute yes. schon. In Spiel, also offensichtlich natürlich, Milwaukee hat ausgeglichen, jetzt geht die Serie wieder zurück nach Boston. Für mich das beste Spiel, was ich in der Serie bisher von Giannis gesehen habe, der überraschenderweise jedenfalls für mich, so wie ich finde, nicht der beste Spieler seines Teams in dieser Serie war. Das ist für mich Chris Middleton bislang gewesen, der super konstant vorne gescored hat, sich als ein absolut Elite Wing-Verteidiger für mich herausgestellt hat, spätestens in dieser Serie. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Bei Boston ist Marcus Smart zurückgekommen, der sich da direkt reinwirft wie so ein tollwütiger Pitbull. Egal, Verletzung hin oder her, das interessiert ihn alles. Tasmanischer Teufel. Ja, interessiert den alles überhaupt nicht. Da bin ich mal gespannt. Ich hatte gerade am Anfang so ein bisschen dieses Shooting angesprochen, dass Rosie zum Beispiel oder auch Jaylen Brown, sobald die mal in Rückstand geraten, fangen die nur noch an, aus allen Kanonen zu feuern. Also ich habe da nicht so richtig einen Favoriten für dieses Spiel heute Abend. Zunächst, ich würde dennoch mich recht selbstbewusst positionieren und sagen, dass Antetokounmpo der beste Spieler seines Teams und im Zweifel auch der Serie ist. Insbesondere, wenn man eben das erste Spiel, was in Overtime gegangen ist, mit 35-13 halt sich zurück ins Gedächtnis ruft. Chris Middleton ist insofern in der Tat ungemein wichtig, weil natürlich sehr viel Druck von den Guard-Positionen ausgeht. Sei es Jaylen Brown, der eigentlich recht solide spielt. Ich glaube, dass Terry Rozier im Prinzip die positivste Überraschung ist auf Seiten der Celtics. Du hast vorhin die Bricks erwähnt, die er schießt. Es gibt manchmal gute, schlechte und schlechte Boxscores. Und dasselbe hatte ich zum Beispiel bei John Wall auch gefordert, dass ich gesagt habe, es macht mir nichts aus, wenn die Prozentzahlen nicht unbedingt stimmen und man irgendwie einen 5 von 15 Boxscore hat. Das sieht manchmal so aus, wenn man eben aggressiv ist, wenn man viel in Pick and Roll geht, in die Zone zieht und dann eben die Schüsse nicht fallen oder eben auch dann noch ein paar Dreier trifft, aber dafür schon ein schlechtes Schuss-Boxscore hat, finde ich das nicht so schlimm. Wenn das jetzt in Spiel 7 der Fall ist und er eben die Defensive auf sich zieht, ich glaube, dann tut das einem Al Horford gut, dann tut das anderen Rollenspieler sehr gut auf Seiten der Boston Celtics, weil sonst das Spiel zu statisch wird. Ich sehe ehrlich gesagt einen Jason Tatum noch nicht dort, dass er so viel Aufmerksamkeit ziehen kann, außer vielleicht bei einem Post-Up und einem Fadeaway, den er in seinem Repertoire hat, ist mir das noch ein bisschen zu einseitig. Wenn das denn kommt und gerade aus dem Backcourt diese Aggressivität kommt, kann ich mir vorstellen, dass Milwaukee Probleme hat. Was ich nicht glaube, ist, dass jetzt eine Narrative aufgemacht wird, die besagt, dass man ja in Al Horford zum Beispiel einen Spieler hat, der sehr erfahren ist, was solche Situationen betrifft. Ich glaube, dass das im Prinzip die einzige Person ist, bei dem das der Fall ist. Sonst sind beide Kader sehr frisch, sehr jung und unerfahren, was diese Situation betrifft. Insofern, glaube ich, dass tatsächlich die Milwaukee Bucks einen guten Schuss haben, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Vielleicht tendiere ich auch eher zu den Milwaukee Bucks. Kommt aber dann, wir haben das ja beim letzten Mal schon so gemacht, mit wer ist der beste Spieler der Serie, wer ist der zweitbeste Spieler und wie ist dann so der Dropdown. Daran sieht man ja gerade auch zum Beispiel bei Toronto gegen Washington, wenn dann die Bank ins Spiel kommt, dann ist das schon, um mal mit den Worten von Kelly Oubre weiterzumachen, kriegsentscheidend. Deswegen würde ich sagen, kommt ein bisschen darauf an, wie zum Beispiel auch Jabari Parker spielt bei den Milwaukee Bucks. Ein sehr gutes Spiel gemacht in dieser Serie. Absolut. Ich glaube, das war Spiel 4, was ich gesehen habe. Unheimlich viel gearbeitet in der Defense. Ich habe so einen kurzen Ausschnitt gesehen von 3-4 Minuten oder so. Da hat er einen Block, einen Steal, vorne einen Dreier und einen Post-Up irgendwie gehabt. Also quasi so eine ganze Sequenz an sich gerissen. Und dann würde ich nämlich doch eher mit Milwaukee gehen, weil dann Giannis und Middleton und Jabari plus was du noch von Thornmaker oder Snell oder Dellavedova kriegst, das ist dann, glaube ich, zu viel für Boston. Aber wenn das nicht der Fall ist und ich sag mal, das wieder nur auf Giannis und Middleton hinausläuft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eine verdammt enge Kiste wird. Ich muss sagen, ich würde noch enger spielen, die Rotation. Don Maker hat immerhin fast 25 Minuten gespielt im letzten Spiel. Für mich ist er sehr ineffizient in dieser Serie. Er hat keine Möglichkeit, im Post Leute zu verteidigen und der Dreier fällt nicht. Da muss ich sagen, dann frage ich mich, was der Vorteil ist, ihn zu spielen. Spektakuläre Blocks, aber mehr ist dann auch nicht, ne? Ja, aber dann spiele ich lieber, weiß ich nicht, Snell auf der 3, mehr Middleton, mehr auf der 4 und dann eben ganz klein mit Parker auf der 5 und Giannis auf der 5 und habe dann eben eine kleinere Guard-Rotation mit Brogdon, Bledsoe und Dellavedova. Da hätte ich kein Problem mit, ehrlich gesagt. Joe Brunty hat ja, wie gesagt, gezeigt, dass er da ziemlich hin und her fällt und umfällerisch agiert. Jason Terry hat viel zu viel gespielt. Die ersten beiden Spiele ist dann raus gewesen. Dann hat er Tyler Zeller in die Starting-Formation genommen, der jetzt im Zweifel auch aus der Rotation rausfallen wird. Mhm. Ist für mich ein bisschen hin und her. Und wenn sie da konsequenter agieren, was notwendig ist, haben sie einen Schuss. Ich sag also, die Bucks machen den Mini-Upset und ziehen in die nächste Runde ein. Gegen wen würden sie dann in der nächsten Runde spielen? Ist das dann Toronto, ne? Ja, genau. Okay. Ja, spannend. Wollen wir in den, du, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Sinn es macht, Golden State gegen New Orleans zu sprechen. Die würden Cleveland spielen. Ja? Ja, Boston war doch Zweiter. Oh ja. Toronto war Erster. Ja, du hast recht. Puh. Oder Indiana halt dann. Ne? Aber ich sag jetzt mal, ja witzig, spielt ne? Cleveland. Das wäre ja, wär ja witzig, wenn die zweite Runde, wenn Cleveland und Milwaukee Boston ausscheiden gegen, ja. und Milwaukee ja. gegen Indiana in den ja. Semifinals. Ja, dann cool. ist der Weg offen für Philly. Aber soweit wollen wir vielleicht noch nicht mal schauen. Wir schauen uns vielleicht derweil noch eine nächste Serie im Westen an. Steht nämlich heute Nacht auch das erste Spiel an zwischen Warriors und Anthony Davis und Co. Ja, um es mal so zu formulieren. Da meinte ich ja gerade, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt Sinn macht, das schon großartig zu besprechen. Wir haben ja beim letzten Mal schon quasi drüber gesprochen. Wir können vielleicht, was wir machen können, ein bisschen über den Hype sprechen, der so über um die New Orleans Pelicans gerade schwebt. Also wenn man einige Headlines liest, dann kann man ja schon glauben, dass Jrue Holiday mittlerweile besser ist als Steph Curry, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, viele Leute, und davon mache ich nämlich meinen Tipp in der Serie abhängig, ob Curry jetzt im ersten oder zweiten oder dann erst im dritten oder vierten Spiel wiederkommt. Ich sage, der Typ ist kerngesund und der wird spätestens in Spiel 2 wiederkommen. Und ich sage auch nicht, dass der wird auch nicht schlechter schießen als vorher, weil der nämlich die letzten 6 Wochen nichts anderes gemacht hat, als die ganze Zeit zu schießen. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Jrue Holiday dann verteidigt von Klay Thompson nochmal so eine Serie spielt. Ich kann mir eher vorstellen, dass Rajon Rondo nochmal eine super Serie spielt als Jrue Holiday. Du baust auf das Playoff-Rondo-Pferd. Ich baue da weniger drauf. Das sollte lieber ein 4-Gewinn-Tournament organisieren, weil mit dem Thema habe ich im Prinzip abgeschlossen, seit er meine, in Anführungsstrichen, Colors getragen hat bei den Dallas Mavericks in dieser Katastrophenrunde. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, du hattest Chris Herring erwähnt im letzten Podcast, der Mann von 538, der zu empfehlen ist, die übrigens auch einen sehr coolen Podcast veranstalten. Ich kann tatsächlich sagen, wie er heißt, The Lab von 538, David Locke mit dem Lockdown-Podcast, ist da jemand, dem ich gerne zuhöre, hat eine grausige Radiostimme, aber er gibt ziemlich gute Zahlen. Ist so ein bisschen der Anti-Bill Simmons in dem Fall. Und David Locke hat gefragt, ja, inwieweit das vielleicht wieder nur das Matchup beziehungsweise Seriensyndrom war. Ich möchte damit nicht sagen, dass Anthony Davis zu Unrecht als bester Spieler oder einer der besten Spieler tituliert wird, das ist natürlich Wahrheit. Dennoch, das wird im Zweifel ein bisschen anders aussehen, was den Teamerfolg und das Matchup eben betrifft. Ich glaube nicht, dass er so sehr das Spiel bestimmen kann von seinen Teamkollegen, als dass er die Chancen seiner Franchise signifikant erhöhen kann. Ja, also zwei Sachen. Einmal habe ich ja gerade gesagt, ich glaube manchmal, die Leute vergessen so schnell, ne, und springen so schnell, wird dann auf so einen Hype aufgesprungen und so. Ich will Jrue Holiday überhaupt nichts wegnehmen. Fantastische Playoffs bisher gespielt. War auch schon mal zu Philly Zeiten All-Star. Wunderbarer Basketballspieler auf seiner Position. Klasse Verteidiger, alles gut. Aber vergesst mal nicht, dass Golden State Steph Curry zurückbekommt. Steph Curry ist, wenn er fit ist, ein Top-3-Spieler in der NBA. Die haben die New Orleans Pelicans mit Anthony Davis schon mal 4-0 zerstört. Und da hatten sie Kevin Durant nicht. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, bei allem Hype. Ich hoffe, es wird eine enge Serie, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als 6 Spiele höchstens geben wird. Wie gesagt, wenn Curry nicht spielt in dieser Serie, ist das vielleicht nochmal eine andere Nummer. Wenn Golden State komplett ist, wie du gesagt hast, dann sehe ich auch nicht, dass Anthony Davis so den Stempel da aufdrücken kann. Der wird seine 30 Punkte machen, das ist auch alles gut. Aber so, dass er wie gegen die Portland Trailblazers halt wirklich 48 Minuten kann machen, was er will, dafür ist Golden State einfach nochmal eine andere Nummer. Oder vertue ich mich da komplett? Nein, ich denke, das ist absolut ein valider Punkt. Ich möchte vielleicht noch einen dazu nennen, bevor wir Kritikpunkt bekommen, dass wir im Prinzip singulär ESPN.com mäßig nur über Starspieler reden. Das haben wir auch letztes Mal erwähnt. Es sind eben nicht nur 4 Spieler auf dem Parkett. Man muss derer eigentlich 5 haben. Besser wäre noch, wenn man zumindest 6 oder 7 oder 8 in einer Playoff-Serie einsetzt. Und wenn man sich die Minuten anschaut in der Serie vorher, dann sind diese Spieler 5 bis 8, Etwan Moore, Ian Clark, der aussortiert worden ist von den Warriors, Darius Miller und Solomon Hill. Und ja, das ist halt ein wahnsinniger Abfall im Vergleich zu der Warrior-Tiefe, auch wenn das vermeintlich weniger geworden ist im Vergleich zu den letzten Jahren, wenn man sich da eben anguckt, okay, Iggy, meinetwegen sogar noch Young, Livingston, das ist schon ein ganz anderes Kaliber halt. Ja, ich finde, man hat schon gesehen, das würde ich da vielleicht als Gegenargument nehmen, dass Iggy nicht mehr so viel spielen sollte. Also sie haben ihn ja auf die 1 getan und starten lassen, jetzt wo Curry verletzt war in der ersten Serie gegen die Spurs. Ich fand, da hat er nicht die beste Figur gemacht. Er hat nicht gut getroffen, er hat viel zu viel, glaube ich, gespielt. Also diese Minuten in Richtung 30, das sind, glaube ich, nicht mehr seine. Und für Livingston gilt, glaube ich, das Gleiche. Aber deswegen meinte ich, es hängt einfach, das ganze Spiel der Warriors hängt so stark von Steph Curry ab. Du musst ja alleine als gegnerisches Team schon 1 Meter weiter vorne verteidigen. Damit geht's schon mal los. Dann haben Durant und Draymond Green und Klay Thompson viel leichteres Spiel und offenere Würfe. Nichtsdestotrotz, um den Bogen nochmal zu schlagen, das führt dann auch dazu, dass Iggy und Livingston wieder eher so in Richtung 22 bis 25 Minuten auf dem Parkett stehen müssen. Und das können sie noch, glaube ich. Alles in Richtung 30 ist zu viel und dann ist die Bank, dann ist die Bank auch einfach besser als die der Pelicans. Ja. Ne? Quinn Cook, David West kann da vielleicht sogar noch ein bisschen mitmischen. Mal sehen, David West sicherlich nicht das beste Matchup für den alten Herren. Ich denke mal, dass da ein bisschen weniger Minuten für ihn abfallen wird. Also Jordan Bell wird vielleicht zu sehen sein. Das wäre interessant, wenn man Jordan Bell, vielleicht sogar so ein bisschen X-Faktor, ich bin kein Fan von Kevin Looney, der wesentlich mehr gespielt hat bislang in den Playoffs. Ich würde mich freuen, wenn der First-Rounder Bell dann eben ein bisschen Minuten sieht, weil er wesentlich agiler ist, doch recht kräftig. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant, würde ich mich freuen. Jetzt bin ich mal. Also die Possessions, wo David West Anthony Davis verteidigen muss, das wird, glaube ich, eher Slapstick werden. Da wird er noch grimmiger als sonst. Ja, das glaube ich auch. Gut, dann, was haben wir denn noch? Houston. Oh je. Ja. Willst du, oder? Warte, wir haben doch letztes Mal gesagt, da hast du mich gefragt, willst du über Houston sprechen und die Timberwolves? Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann haben wir es so gemacht. Machen wir es trotzdem, ja. Was ist, wenn ich das jetzt genauso mache? Also, ich sag mal, mit dem Anspruch, ein NBA-Podcast zu sein, müssen wir natürlich drüber sprechen. Aber nichtsdestotrotz können wir hier in unserer kleinen Familienschau natürlich machen, was wir möchten. Und wir beide machen das immer alles sehr demokratisch, Phil. Also, wenn du sagst, du möchtest nicht über die Serie sprechen, dann sprechen wir auch nicht über diese Serie. Also, ich meine, positiv zu vermerken war auf jeden Fall, dass Andrew Wiggins genauso viele Rebounds wie Personal Fouls hatte. Das war diesmal besser als sonst. Ja. Ja, wir hätten natürlich, ich weiß nicht, Karl Anthony Towns ist meist über die meisten Zweifel erhaben, würde ich mal so formulieren. Seine Defense, die nicht stattfindet. Genau. Und sonst ist das Team halt einfach mit Abstand nicht so, geölt aufgestellt wie das Schweizer Uhrwerk, die sich Houston Rockets nennen. Wir haben uns ein bisschen lustig gemacht, dass das im Prinzip Dienst nach Vorschrift ist, aber sogar da, James Harden 8 von 21, Chris Paul 6 von 16, das war kein Sahnespiel unbedingt von denen. Chris Paul hat im Prinzip, nicht wirklich viel gemacht, was Schusskreation betrifft, hat aber sein Ding gemacht, zusammen 21 Assists und das war's. Ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich merke, wie du dir das abquälen musst, um über diese Serie zu reden. Ich sag's auch mal ganz ehrlich, mir ist diese Serie so scheißegal. Mir ist das so, also es könnte mich wirklich nicht weniger interessieren. Ich mag, also was soll ich sagen? Ihr wisst, wie wir zu den Timberwolves stehen, wie wir zu Wiggins stehen. Ihr wisst auch, dass wir das Spiel, dieses Schweizer Uhrwerk, was du gerade genannt hast, das ist alles mega effizient, alles toll, wahnsinnige Saison. Es fällt mir trotzdem immer noch schwer, den Houston Rockets zuzugucken, weil das einfach nicht irgendwie meine Art von Basketball ist, die ich total geil finde. Wir hoffen wir mal, Phil, dass die Serie schnell zu Ende ist und dann wird's bestimmt richtig toll, die nächsten Spiele der Rockets anzugucken, oder? Ja, ich habe das letzte Mal gesagt, wir müssen bis zum Conference Finals warten. Und dann kann man sich jedes Spiel anschauen, weil so viel wir auch haten von der basketballerischen Execution, wie man ja so schön sagt, der Prozess, der Sport als Prozess. Ja, wenn man jetzt irgendwie Max Weber-Fetischist wäre als Soziologiestudent, dann könnte man da sicherlich einiges abbringen. Es ist jetzt nicht unbedingt ästhetisch schön, aber man muss tatsächlich den Hut ziehen davon, dass sie sauberen Ball spielen. Und das hat sich hier wieder einmal mehr bewiesen. Und deshalb. Du hast also keinen Max Weber. Ist mir echt Latte. Sorry. Alles klar. Du hast mich dazu geführt. Ja, ich weiß, es war ja auch toll, dass du drüber gesprochen hast. So ein Stuss. Nee, war gut. Schön. Ich habe, also wir springen heute sowieso ziemlich wild hin und her. Ich habe heute Morgen. Du springst. Ja, okay. Ich. Möchtest du, dann sag du mal, über was wir jetzt reden sollen. Du hast hier die Moderation übernommen. Ja, es war von Anfang an hier verkorkst. Ja, weil ich mich auch sehr echauffiert habe heute Morgen, deswegen wahrscheinlich. Ich laufe auch die ganze Zeit wie so ein Tiger durch die Wohnung. Ich bin so rastlos heute, weißt du? Vielleicht fängst du mich einfach wieder ein. Vielleicht fängst du mich einfach wieder ein. Sag doch mal was. Ich habe nichts mehr zu sagen. Für mich ist das Ding gegessen. Ich durfte heute arbeiten, das hat mich genervt. Du schreibst mir gefühlt bei jedem Meeting, schreibst du, Phil, Junge, ich muss hier Dampf ablassen. Oder schreibe ich, ja, was ist denn abgegangen, Mann? Welches Spiel ist denn? Ja, wie, du, welches Spiel ist denn so? Ich verlange, dass du dir mit meinem Handy League Pass anguckst. Ich eingequetscht, also zwischen 3 Millionen Chinesen, die mit mir in dieser verdammten Bahnlinie sind, gucken mir dieses Ding an. 3 Chinesen gucken mit. Ich habe kein Datenvolumen mehr, weil ich Basketball geguckt habe. Fantastisch. Habe ich denn noch irgendwas? Ja, ich habe noch 2 Sachen. Einmal, ich habe ein Google Home System jetzt zu Hause. Und das ist irgendwie finde ich diese Dinger so wie Alexa auch von Amazon, finde ich ziemlich creepy, muss ich sagen. Also ich sag mal was. Soll ich das Ding mal was sagen lassen? Ja, warte, du musst jetzt dahin, du läufst ja rum, sag was. Ich kenne das Ding nicht, ich bin komplett hoffnungslos, aber sag doch mal, hallo, wie auch immer, wer ist Andrew Wiggins? Okay, warte. Mal gucken, ich muss das Mikrofon so halten, dass man das auch hört. Okay, Google, wer ist Andrew Wiggins? Wikipedia sagt, Andrew Christian Wiggins ist ein kanadischer Basketballspieler. Da können wir eigentlich einen eigenen Podcast zu machen. Ey! Das ist ganz geil. Kennt ihr auch Gigi D'Atome? Warte, ich frag nach. Okay, Google. Wer ist Gigi D'Atome? Wikipedia sagt Gigi Gigi. D'Atome ist ein italienischer Basketballspieler. Er spielt bei Fenerbahce in der TBA. Ja, mehr Informationen als über Andrew Wiggins. Zu Recht. Ja, ist so. Also dieses Ding ist schlauer als alle meine Freunde. They call him Jesus. Ja. G-G-G-G, hat sie gesagt. G-G-Jesus, wollte sie aber sagen. Ja, da musst du noch ein bisschen was verändern. Ja. Sehr gut, jetzt hast du künstliche Intelligenz, die für dich alles analysiert. Soll ich dann nächstes Mal den Podcast mit dieser Person machen? Ja, ich wollte nämlich auch sagen, wir sind jetzt zu dritt. Jedes Mal, wenn wir eine Frage haben. Wir müssen ihr dann noch einen Namen geben auch, ne? Das meinte ich übrigens nicht damit, dass du mal weniger arbeiten und mehr soziale Interaktion haben solltest, Mario. Ja, das ist jetzt vorbei. Jetzt habe ich einen Mitbewohner. Mitbewohnerin. Shit. Letzte Sache noch von mir. Ich habe eine neue Serie, gar nicht so neu eigentlich, die 2. Staffel einer Serie, deutsche Serie, selten genug, dass ich eine deutsche Serie gucke, heißt Jerks, gibt es leider nur auf Maxdome. Die erste Staffel mit Christian Ulm und wie heißt er jetzt? In der Serie heißt er Fari. Ich glaube, der heißt auch, also der spielt ja quasi auch sich selber in der Serie, der Sidekick quasi von Til Schweiger aus dem Tatort. Er und Christian Ulm spielen so eine Fake-Reality-Serie. Es gibt keine Serie, in der ich mich mehr fremdgeschämt habe bisher, aber zeitgleich auch mehr gelacht habe in den letzten Monaten. Zweite Staffel ist gerade draußen, leider nur auf Maxdome. Das soll keine Werbung für Maxdome sein. Wenn ihr wollt oder die Möglichkeiten habt, zieht es euch auch irgendwo anders runter. Aber angucken solltet ihr das auf jeden Fall, ist mega lustig. Maxdome hört sich so für mich an, aus vergangenen Zeiten, wo Jamba noch Werbung für irgendwelche Töne für das Handy gemacht hat. Ich weiß nicht, was das ist. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Streaming-Dienst ist aus Deutschland. Christian Ulm ist auf jeden Fall eine coole Socke. Das freut mich. Ich habe noch einen Tipp, der ein bisschen abseits ist, überhaupt nichts mit Basketball und Sport zu tun, aber das ist ja vollkommen egal, weil das ist ja unser Podcast. Ich habe eine Lieblings-Interview-Serie und die ist auch gar nicht mal so jung. Und zwar vielleicht ein bisschen Background. Ich habe jetzt seit langem mal wieder ein Zeitabo, habe ich lange gehabt. Da ist im Magazin regelmäßig eine Kolumne von Moritz von Uslar und die nennt sich 99 Fragen an. Da gibt's auch ein tolles Buch, was ungefähr 350 Jahre alt ist, aber es lohnt sich, denn Interviews sind so furchtbar langweilig. Egal, ob das Interview mit irgendeinem Popsternchen ist oder mit einem Politiker, weil alle haben schon PR-Sprech drauf, wie sonst was. Und Moritz von Uslar hat es so schön drauf, einfach total abgefuckte Fragen zu stellen, die Leute in rapider Reihenfolge beantworten müssen und die sowas von nerven, dass irgendwann Umfrage 45 das wahre Gesicht erscheint. Und das finde ich absolut großartig. Ja. Das lohnt sich sehr. Schön, das werde ich mir auch mal angucken. So, jetzt frage ich mal meine neue Mitbewohnerin, wie das Wetter in Shanghai ist. Und dann war es das auch mit heute mit dem Podcast. Ich will es nicht von dir hören, ich will es von ihr hören. Wir sagen schon mal Tschüss, bis nächste Woche. Guckt viel Basketball und schreibt uns auf Twitter, Facebook, Instagram, E-Mail, Post, Fax, sowas alles. Taube. Okay, Google, wie wird das Wetter nächste Woche in Shanghai? Am Montag ist es in Shanghai größtenteils bewölkt bei Temperaturen zwischen 19 und 30 Grad. 19 und 30? Am Dienstag gibt es Gewitter bei 20 bis 30 Grad. Oh, auch gut, Gewitter. Schauer bei 13 bis maximal 24 Grad. Schauer, ganz schön. Donnerstag und Freitag ist es sonnig. Na also. Die Höchsttemperaturen bewegen sich Donnerstag um die 24 Grad. Dann liegen sie bei um die 25 Grad am Freitag. Die Tiefstemperaturen Ruhe jetzt. Hör doch auf jetzt. Okay, Google, hör auf. Also, war nicht schlecht, ne? Sehr gut. Gut, dass ich frei habe, wenn es regnet. Yes! Ja. Also, Jungs, haut rein, euch ein schönes Wochenende. From downtown. Reingehauen!